Andacht vom 28.06.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Das Gebot Jesu. Ich rede wieder über das Johannesevangelium. Wer mir folgt, weiß, dass ich das Johannesevangelium besonders gerne mag. In Johannes gibt es Dinge, die sonst kein Evangelist schreibt. Zum Beispiel das Wort, das Jesu am Ende seines Lebens ausrief: Es ist vollbracht. Das schreibt nur Johannes und niemand beschreibt die letzten Tage im Leben Jesu so genau wie Johannes. Ich bin sehr fasziniert vom Johannesevangelium. Heute früh lasse ich Johannes 14 durch. Die Kapitel 14, 15, 16 und 17 in Johannes erzählen nicht nur von dem, was er tat, sondern teilen uns auch die letzten Gebote Jesu an seine Jünger mit. Wir ahnen vermutlich nicht einmal, wie wichtig diese Gebote sind. Ich möchte, dass ihr so denkt. Stellt euch vor, ich sei die wichtigste Person in eurem Leben. Ihr habt alles aufgegeben, um mir zu folgen. Das taten die Jünger. Petrus ließ sogar seine Frau zurück für 3,5 Jahre. Sie ließen ihre Arbeit und ihre Familien zurück. Dann kam der Moment, wo diese Person sagte: Leute, es ist vorbei. Ich gehe weg. Ihr könnt nicht mit mir gehen, denn wohin ich gehe, muss ich alleine gehen. Zunächst muss das ziemlich beunruhigend gewesen sein. Aber ich denke, der Schlüssel, den wir häufig übersehen, ist, dass Jesus seinen Jüngern noch vieles mitteilte, bevor er ging. Also müssen diese letzten Gebote doch das Wichtigste gewesen sein, oder? Jesus wählte seine Worte bestimmt ziemlich bewusst. Also reden wir über Johannes 14. Es beginnt mit: Euer Herz erschrecke nicht. Heute reden wir nicht darüber, sondern über ein anderes Gebot, das Jesus seinen Jüngern gab, bevor er ging. Wir müssen diese Worte zu einem Schlüssel für unser Leben machen, weil es die letzten Worte sind, die er gesprochen hat. Schaut in Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Diese Aussage hat viele Menschen verwirrt und ich sage euch warum. Reinhard, du predigst den neuen Bund. Du lehrst, dass Gott zu uns durch Jesus eine Beziehung hat und nicht durch das, was wir tun. Du predigst, dass Jesus das Ende des Gesetzes ist. So ist es. Ich bin absolut überzeugt davon. Heute schaute ich mir das im griechischen Original an. Wisst ihr, es ist wirklich interessant, dass ich im griechischen Original nicht das Wort Gebote gefunden habe. Ich fand nur Gebot. Also, Jesus sagte nie: Wenn ihr mich liebt, haltet ihr die Gebote Gottes. Das sagte er nie. Er sagte: Haltet mein Gebot. Und das war Einzahl. Ein Kapitel zuvor verwendete Jesus genau das gleiche Wort. Im Griechischen ist es das gleiche Wort: Ich gebe euch ein neues Gebot. Wenn es ein neues Gebot gibt, hat das alte keine Gültigkeit mehr. Was machen so viele Christen? Wir bemühen uns sehr, Gott zu gefallen, indem wir die Gebote halten. Halte den Sabbat, du darfst nicht stehlen, du dies nicht, du jenes nicht. Aber wisst ihr, ich finde das wirklich toll. Das neue Gebot Jesu ist kein Tu nicht, sondern ein Tu. Was soll ich tun? In Kapitel 13, Vers 43 sagt Jesus: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Jesus sagt hier das Gleiche: Wenn ihr mich wirklich liebt, haltet ihr mein Gebot. Gebot ist Einzahl und es geht einfach darum, in der Liebe zu leben. Wir brauchen nur dieses einfache Gebot Jesu anzuwenden, in seiner Liebe zu leben. Das ist seine letzte Anweisung an die Jünger und damit auch an uns. Nur lieben, das ist das Gebot. Und das ist, was ich immer tun wollte. Schaut die Welt heutzutage an. Wo gibt es noch selbstlose Liebe? Die meisten Menschen denken nur an sich. Ich, mich, mein. Aber was mich noch mehr beunruhigt, ist, dass viele Leute, die sich Christen nennen, dasselbe tun. Sie lieben auch nicht. Sie sind mehr damit beschäftigt, gut dazustehen, als ihre Mitmenschen zu lieben. Es ist ihnen wichtiger, ihre Meinung zu äußern, als zu lieben. Also, wir lieben nicht, weil wir nicht gelernt haben und nicht lernen wollen, einfach dieses Gebot Jesu in die Tat umzusetzen. Dadurch wird unser Leben häufig sehr verwirrt. Wir versuchen, durch unser Leben zu navigieren. Wir suchen nach einer Strategie für unser Leben und wir sind so durcheinander. Ich gebe euch einen Rat, wenn ihr eine Entscheidung treffen müsst und nicht wisst, wie ihr euch entscheiden sollt. Macht das Liebevollste, was du tun kannst. Es ist so einfach. Denkt ihr nicht auch, dass das, was Jesus seine Jünger zum Schluss lehrte, das Wichtigste war? Schaut, er sagt in Vers 21: Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Aber im Griechischen steht Gebot nicht in der Mehrzahl. Unglücklicherweise ist es nicht besonders gut übersetzt. Jesus sagt also wirklich, wer mein Gebot festhält. Mein Gebot ist, dass ihr einander liebt. Und wer dieses Gebot befolgt, der ist wahrhaft derjenige, der mich liebt. Das macht im Kontext wirklich Sinn. Pass auf, du kannst nicht behaupten, dass du Jesus liebst, wenn du nicht in Liebe wandelst. Das ist eine Lüge. Der gleiche Apostel Johannes schrieb das Gleiche im ersten Johannesbrief. In Kapitel 4, Vers 29 sagt er: Wer sagt, er liebe Gott, aber er hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst, aber deinen Bruder, den du siehst, liebst du nicht? Horch, ich habe einmal mit einem Freund gesprochen, der in Amerika, in Colorado lebt. Er leitet eine große Gemeinde. Ich saß bei ihm im Wohnzimmer und wir unterhielten uns. Es ist wirklich interessant, worüber wir sprachen. Wir redeten über das gleiche Thema und das fand ich damals ziemlich herausfordernd. Aber Chris sagte zu mir: Reinhard, Jesus gab uns nicht viele Gebote, die wir halten sollten. Er gebot uns nur zu lieben. Und schon das können wir nicht einhalten. Ich dachte, ja, er hat so recht. Ihr könnt hinausgehen auf die Straßen und den Menschen genau diese Frage stellen. Woran erkennen Sie, dass jemand ein Christ ist? Fragt sie. Ich garantiere euch, dass ihr eine Menge Antworten erhalten werdet, aber eine wird fehlen. Sie werden euch erzählen, dass Christen die Wahrheit verteidigen, dass sie dieses oder jenes tun, dass sie dies oder das nicht tun. Aber eigentlich sollte die Welt auf die Frage, was einen Christen ausmacht, sagen: Oh mein Gott, niemand liebt wie sie. Das sollte die Antwort sein, aber sie ist es nicht. Jesus sagte, die Welt soll euch daran erkennen, wie ihr einander liebt. Jedermann sollte uns daran erkennen, wie wir lieben, nicht daran, dass wir Zeichen und Wunder tun. Ich glaube, dass Zeichen und Wunder wichtig sind, aber wenn diese Zeichen und Wunder nicht von der Liebe inspiriert sind, haben wir versagt. Es ist die Liebe Jesu, die uns bewegt. Wir als die Gemeinde müssen dahin zurückkehren. Wir müssen diese Worte Jesus sehr ernst nehmen. Ich habe viel Zeit damit verbracht, die letzten Worte Jesu zu lesen und darüber nachzudenken. Nicht nur die letzten Worte am Kreuz, sondern auch die letzten Anweisungen, die er ihnen gab. Er sagte: Hört zu, das Wichtigste, was ihr tun müsst, ist einfach, lieben zu lernen. Macht das zu eurem Ziel als Christen. Aber schaut, wie wundervoll er das in Vers 21 ausdrückt. Wer mein Gebot festhält und befolgt, dass ihr einander liebt, ist derjenige, der mich wirklich liebt. Ich persönlich glaube, dass ich Jesus meine Liebe nicht besser zeigen kann, als wenn ich andere Menschen liebe. Jesus sagt, derjenige, der andere Menschen liebt, liebt mich. Was würde geschehen, wenn wir es zu unserem höchsten Ziel machten, andere Menschen zu lieben? Nicht den Jesus, der gestorben und auferstanden ist. Das übersteigt unser Vermögen bei weitem, sondern den Jesus in Fleisch und Blut, der direkt neben mir lebt. Was ist mit den Geschwistern, über die ich mich ärgere? Was ist mit dem, dem ich nicht zustimmen kann? Wie ist es, diese zu lieben? Jesus gab uns dasselbe Gebot auf unterschiedliche Weisen. Zum Beispiel, in Matthäus 25 sagt er, alles, was wir dem Geringsten getan haben, das haben wir ihm getan. Denkt über diese Worte nach. Wir können auf unserer Couch sitzen mit unserer Bibel und ja, ich tue das sehr gerne. Wir können auf unserem Bett liegen und mit Jesus reden und ja, das tue ich sehr gerne. Aber was wirklich beweist, wie sehr du deinen Jesus liebst, ist, wie sehr du deinen Nachbarn liebst. Das ist der einzige Weg. Deshalb ist es für Jesus so wichtig, wie sehr du deine Mitmenschen liebst. Vers 21 ist sehr deutlich. Derjenige, der mein Gebot festhält und es befolgt, indem er die anderen liebt, das ist der Mensch, der mich wirklich liebt. Ich habe eine kleine Hausaufgabe für dich. Das nächste Mal, wenn du deutlich spürst, dass du Jesus zeigen möchtest, wie sehr du ihn liebst. Spüle das Geschirr für deine Frau. Trag den Müll für jemand anderen raus. Zahl den Einkauf für die Person vor dir im Supermarkt. Ich habe das mehrmals gemacht. Einmal, als ich in Polen war, dort war eine Frau mit einem kleinen Kind. Ich hatte den Eindruck, dass sie alleinerziehend war. Sie hatte viele Sachen im Einkaufswagen. Sie war sehr gestresst, denn sie versuchte ihr Leben mit dem kleinen Kind auf die Reihe zu bringen. In Polen gibt es eine Menge armer Leute. Ich spürte einfach diese Liebe und dieses Mitgefühl für sie. Und ich hatte gelernt, dass Liebe niemals ein Gefühl ist, sondern immer ein Handeln. Johannes lehrt uns, nicht mit Worten zu lieben, sondern mit Taten. Ich hätte zu dieser Frau sagen können, kann ich für sie beten? Gott segne sie. Das ist nur religiöser Müll. Ich bat die Frau, mich vorbeizulassen. Ich gab dem Kassierer meine Karte und sagte, ich zahle für diesen Einkauf. Ihr hättet diese Frau sehen sollen. Sie brach beinahe zusammen. Sie wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Sie sagte die ganze Zeit, das können Sie nicht machen. Aber ich antwortete, doch, das kann ich. Sie begann sogar mit mir zu streiten, weil sie so überwältigt war von dieser Liebe. Was würde geschehen, wenn wir Jesus jeden Tag zeigen würden, wie sehr wir ihn lieben, indem wir irgendetwas Außergewöhnliches für irgendjemand anderen tun würden? Was würde passieren, wenn wir jeden Morgen, wenn wir aufstehen, sagen würden, Jesus, ich werde heute lieben. Aber ich denke noch weiter. Ich denke an eine Sache, die wirklich radikale und außergewöhnliche Liebe ist. Etwas, was nicht normal ist, was ich für andere tue, obwohl es ihre Aufgabe ist. Wir Christen machen so viel, weil es unsere Pflicht ist. Wir sagen, das muss ich tun, also mache ich es halt. Wir dienen in der Gemeinde, weil es unser Dienst ist. Wir geben unser Geld, weil es unsere Pflicht ist. Das meiste tun wir einfach, weil man es von uns erwartet. Überlegt euch das. Vieles ist wie ein Autopilot. Es läuft einfach ab. Was wir tun müssen, ist vorsätzliche Liebe zu üben. Und nicht nur irgendetwas zu tun, weil es von uns erwartet wird. Wenn wir also morgens eine Zeit mit Jesus verbringen, sagen wir ihm: Jesus, heute werde ich dein Gebot halten. Dein Gebot gebietet mir, radikal zu lieben. Ich werde jemanden finden, dem ich diese Liebe zeigen kann. Vor einigen Jahren predigte ich in einer Gemeinde in Amerika. Es war eine dreitägige Konferenz und sie war wirklich gut. Die Gegenwart Gottes war da, es gab Zeichen und Wunder, es war wirklich kraftvoll. Jesus schenkte Zeichen und Wunder und Heilungen. Am dritten Tag wollte einfach jeder zu mir kommen und mich umarmen und mir sagen, wie sehr er mich liebt und wie dankbar er ist. Als ich endlich aufstand, um zu predigen, begann ich meine Botschaft so: Leute, als ich heute kam, wurde ich von vielen von euch aufgehalten, denn jeder wollte mich umarmen und mir seine Liebe zeigen. Aber wisst ihr, was Jesus sagte? Ihr erhaltet keinen Lohn dafür, dass ihr mich liebt. Die Leute schauten wirklich geschockt. Ich fuhr fort. Jesus sagte, welchen Lohn werdet ihr erhalten, wenn ihr diejenigen liebt, die euch auch lieben? Selbst die Nichtjuden tun das. Und Jesus sagte uns, wenn ihr einen Lohn erhalten wollt, liebt eure Feinde. Jesus äußerte sogar, dass wir erst dann wahre Söhne des Himmels sind. Also, ein wahrer Sohn Gottes liebt die Menschen, die niemand liebt. Ich nenne den Vers 21 in Kapitel 14 den Kreislauf der Liebe. Wer mein Gebot festhält, wir haben das Gebot bereits, Liebe. Und wer es befolgt, also wer dem Gebot gehorcht, ist derjenige, der mich wirklich liebt. Weiter sagt Jesus, wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Schau. Du kannst nicht wirklich lieben, wenn du nicht von deinem Vater geliebt wirst. Wir sind Objekte der Liebe Gottes. Gott beweist uns seine Liebe. Wir nehmen und empfangen diese Liebe. Aber wenn wir hier aufhören, gibt es keinen Kreislauf der Liebe. Das ist eins der Probleme heutzutage. Wir haben keinen Liebeskreislauf, sondern eine Einbahnstraße der Liebe. Die Liebe fließt nur vom Vater zu uns. Oh, wie sehr er mich liebt. Ich kenne den Mann, der das Lied Oh, wie er mich liebt schrieb. Sein Vater war der Pastor der Gemeinde, zu der wir gehörten, Mark McMillan. Wisst ihr, er schrieb nie Oh, wie er mich liebt. So hat er das nicht geschrieben. Unglücklicherweise wurde es so ins Portugiesische übersetzt. Er hatte geschrieben, Oh, wie er uns liebt. Uns. Als ich das hörte, fragte ich mich, wie wir ein Lied, das so gut ist, so falsch übersetzen können. Ich hätte das nicht so übersetzt. Aber das zeigt, was in der christlichen Welt vor sich geht. Ich, mir. Er liebt mich, das tut so gut. Wir fühlen uns geliebt und sind glücklich mit unserem süßen Jesus. Nein, wir werden die wahre Liebe Gottes erst erfahren, wenn wir lernen, sie auszudrücken, indem wir andere lieben. Es muss ein Kreislauf werden. Er liebt uns, nicht nur mich, uns. Denn er liebt jeden Menschen um mich herum genauso wie mich. Wenn ich liebe, werde ich zum Kanal der Liebe. Jesus verspricht uns, ich werde mich ihm offenbaren. Der Grund, warum so viele Christen die wahre Offenbarung Jesu nicht erleben, ist, weil sie nicht gelernt haben, im Kreislauf der Liebe zu leben. Reinhard, wäre es nicht wunderbar, die Offenbarung Jesu zu erleben? Ich sehne mich so danach. Ja, Jesus erklärte uns, wie das geht. Je mehr du lernst, radikal zu lieben, desto mehr wird Jesus sich dir offenbaren. Stell dir vor, wir alle leben in dieser wahren Liebe. Und dann erleben wir Gottes Liebe und Jesus, der sich uns offenbart. Erst letzte Woche sagte jemand zu mir: Reinhard, immer wenn ich mit dir rede, erscheint mir das Evangelium so einfach. Warum haben wir es so kompliziert gemacht? Religion machte unser Leben sehr kompliziert. Jesus machte unser Leben sehr einfach. So einfach. Leute, ich gehe gleich. Ich gebe euch ein paar ernsthafte Anweisungen. Ich werde meine Worte sehr sorgfältig wählen, um euch klare Anweisungen zu geben. Denkt daran, befolgt mein Gebot, nicht mehr den Gebot denn. Wir brauchen nur das eine Gebot zu halten. Gehorcht mir einfach und liebt. Radikale Liebe immer und überall. Wer euch begegnet, sollte sagen: Oh, du meine Güte, das müssen Nachfolger Jesus sein, so wie sie lieben. Wisst ihr, am Samstag kamen Leute zu uns und ich buk einen schönen Kuchen. Ich war allein in der Küche und holte mir die Zutaten zusammen und ich sagte: Jesus, ich backe diesen Kuchen nicht für unsere Gäste, ich mache ihn für dich und ich hoffe, du magst ihn. Ich backe einen meiner Lieblingskuchen für dich und ich hoffe, du magst ihn. Ich buk, ich räumte auf und dauernd sagte ich: Jesus, ich mache das für dich. Was würde geschehen, wenn wir alles in dieser Einstellung machen würden, wie es für Jesus zu tun? Was würde geschehen, wenn wir morgens nicht in die Arbeit gehen würden, weil unser Chef uns braucht oder wir Geld verdienen müssen? Wenn wir dorthin gingen, um unsere Liebe zu Jesus zu zeigen? Ich kann euch sagen, eins würde sicher geschehen. Es gäbe kaum einen Christen, der keine Arbeitsstelle hat. Denn jeder Chef würde euch einstellen. Jeder Chef stellt gern Leute an, die ihre Arbeit auf der Grundlage von selbstloser Liebe tun. Stellt euch vor, ein Chef hat zwei Personen, die er einstellen kann. Einen guten Fachmann, der sein Fachgebiet gut kennt und gut verdienen kann. Oder einen Menschen, der nicht so gut ist, aber wirklich bereit ist zu lernen und der alles aus selbstloser Liebe tut. Überlegt euch das. Ich würde die Person einstellen, die aus selbstloser Liebe handelt. Stellt euch das vor. Dieser Mensch sagt doch tatsächlich: Ich tue das, weil ich liebe. Ich möchte, dass du vorankommst, deshalb helfe ich dir. Ich möchte dir dienen. Was? Du willst mir dienen? Du willst eine Arbeit und das Geld ist dir egal? Das hier ist nicht meine Hauptbeschäftigung. Mein wirkliches Ziel ist, hier zu sein, um zu zeigen, wie sehr ich liebe. Alle Christen hätten gute Jobs, wenn sie Jesu Gebot befolgen und seine Liebe leben würden. Lasst uns Menschen sein, die lieben. Einverstanden? Lasst uns Menschen werden, die das letzte Gebot Jesu ernst nehmen. Lasst uns Buße tun über ein kaltes, selbstsüchtiges Herz, das keine Liebe zu anderen hatte. Lasst uns sagen: Jesus, ich will zur ersten Liebe zurückkehren. Ich will deine wahre Liebe aus mir herausfließen lassen. Wisst ihr, letzte Woche sprachen Debbie und ich miteinander, es ging um den Umzug. Wir überlegten, wohin wir ziehen sollten, welche Gegend das sein würde und so weiter. Und Debbie und ich kamen überein, dass das Wichtigste für uns ist, dass es das Haus ist, wo wir Jesus am besten dienen können. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist nebensächlich. Die Küche, das Büro, das Speisezimmer, der Pool. Als Debbie und ich da saßen und redeten und gemeinsam beteten und sagten: Jesus, wir wollen das Haus, in dem wir dir am besten dienen können. Das ist uns am wichtigsten. Wisst ihr, das Krasseste dabei ist, dass das Debbies und mein innigster Wunsch ist. Gott gab Debbie einen prophetischen Traum und zu mir sprach er in der gleichen Nacht sehr klar. Wir wussten nichts voneinander. Gott sprach zu uns beiden über das Haus, in das wir ziehen werden. Das Problem, das wir oft haben, ist, wir glauben dieser Lüge, dass wir verlieren, wenn wir radikal lieben. Aber wir werden immer gewinnen. Wenn wir diese dumme Lüge zurückweisen und diese radikale Liebe zu leben lernen, werden wir immer gewinnen. Dann werden wir auch mit dieser dauerhaften Offenbarung Jesu in unserem Leben leben. Wer meinem Gebot gehorcht, zu lieben, dem werde ich mich offenbaren. So wird das zum Kreislauf. Ich erlebe, wie Jesus sich mir offenbart durch seine pure Liebe. Ich behalte sie nicht für mich, nie, nie, nie, sondern ich gebe sie überall weiter, wo ich bin. Und je mehr ich gebe, desto mehr werde ich immer erhalten. Das ist ein Gesetz des Universums. Also, je mehr Liebe ich sähe, desto mehr Liebe werde ich ernten. So lebe ich in diesem ewigen Kreislauf. Der Teufel versucht immer, meinen Blick ein bisschen auf mich zu lenken. Er will nicht, dass ich die Liebe fließen lasse. Wenn ich die Liebe fließen lasse, durchbreche ich seine Lüge. Und was ist, wenn ich keine Liebe spüre? Gott, niemand kümmert sich um mich. Für niemanden bin ich wichtig. Mein Leben ist so traurig. Warum liebt mich niemand? Gestern unterhielt ich mich mit einer jungen Frau, die gerne zu unserer Gemeinde hinzustoßen wollte. Sie bat mich, dass sie kommen dürfe. Ich sagte zu dieser Frau: Hör zu, warum wünschst du dir, Teil einer Gemeinde zu sein? Sie antwortete: Weil ich so einsam bin. Ich sagte: Die Gemeinde, zu der wir gehören, ist der falsche Platz für dich. Ich sage dir, warum. Dein Herzensmotiv bist du und deine Einsamkeit. In unserer Gemeinschaft würdest du gleich selbst davonlaufen, weil du dich wieder einsam fühlen würdest. Die Gemeinde, zu der wir gehören, kümmert sich nicht um dich und deine selbstsüchtigen Wünsche. Bei uns geht es darum, sich selbst und die eigenen Wünsche hinzugeben und einander zu lieben. Wir treffen uns nicht um zu bekommen, sondern um zu geben. Und wenn jeder bereit ist zu geben, werden wir alle erhalten. Also, geh nach Hause, denke darüber nach und bete. Frag dich selbst, was du mit deinem Leben anfangen willst. Wenn du einer Gemeinde angehören willst, weil du einsam bist, dann geh zu einer Gemeinschaft, wo viele sich so fühlen. Geh dorthin und nicht zu uns. Ist das nicht schockierend? Ich glaube wirklich, dass wir nie in der Offenbarung Gottes wandeln werden, wenn wir selbstsüchtig sind. Niemals. Wir müssen im Kreislauf der Liebe leben. Lasst uns beten. Heiliger Geist, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch dich. Wir bereuen, dass wir so oft selbstsüchtig leben. Wir wollen die letzten Anweisungen Jesu ernst nehmen. Hilf uns jeden Tag, Heiliger Geist, dass wir Zeit mit Jesus verbringen und dass wir weitergeben, was wir von ihm haben. Lass uns nie vergessen, dass es eine Täuschung ist, zu denken, dass wir Jesus lieben können, ohne unsere Mitmenschen zu lieben. Heiliger Geist, hilf uns, das zu begreifen. Lass uns reif werden, damit wir radikale Entscheidungen für die Liebe treffen können. Und wir werden deine Offenbarung erleben. Danke. Amen.